Die Internationale Tischtennisföderation gab jüngst die Kandidatin für den Preis der Tischtennismeisterinnen und Meister dieses Jahres bekannt. Die TV-Jacker Tischtennisspielerin Kim Song-i wurde als Kandidatin für den Preis der Tischtennismeisterinnen der Internationalen Tischtennisföderation 2016 aufgestellt.